Good morning, everybody. It's good to be back with you again. I don't know how many of you were here in October when I spoke in the morning and evening service, but I'm looking forward to being with you also again tonight. And before I forget, I do want to invite you. Oops. Okay, ich weiß nicht, wer von euch da war letztes Mal im Oktober, wie ich da war, und wir werden noch am Abend da sein. What we need now is we need six chairs, actually, on the stage. So I need a little help. I'm going to bring my family up on the stage. Weil ich möchte meine Familie auf die Bühne hier bringen. If you could do that. Before they come up here. Bevor sie jetzt hier raufkommen. Now this is not being, is it being videotaped, Mike, this morning? It is, so I need to stay central, if I can, per video. So no running back and forth on the stage. Okay. Unfortunately, my wife woke up this morning and wasn't feeling so good, but I think that she's going to be okay later on, and she'll be here tonight. Also heute früh hat sich meine Frau leider nicht so gut gefühlt beim Aufstehen, und sie wird aber später da sein, und vor allem am Abend. But most of the rest of my family is here with me. Aber so ziemlich der Rest meiner Familie ist da. And we were together on Friday night, and then most of the day yesterday. Also am Freitagabend waren wir zusammen und auch gestern den ganzen Tag über. And we had a seminar called "As for me and my house, we will serve the Lord." Wir hatten ein Seminar. Der Titel lautete: Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. And for me, it was just great to be with the families who are here. Und für mich war es einfach wunderbar, hier mit den Familien zusammen zu sein. And Nora and I, and we, it wasn't like a teaching, it was more of a testimony about what the Lord has done with our family. Und es war nicht so sehr eine Lehre, also ein Seminar, wo gelehrt wurde, sondern mehr ein Zeugnis geben über das, was der Herr bei uns tut. And so, is that okay if I put this? I'm going to continue with that theme today. This is not really a teaching this morning. So ich werde mit diesem Thema jetzt fortfahren. Es ist nicht wirklich jetzt eine Lehre. Really, it's more about a testimony about how the Lord has changed our family. Sondern es geht mehr darum, Zeugnis abzulegen über das, wie der Herr unsere Familie verändert hat. And it's different because I'm going to invite my family up here right now. Und es ist schon ein wenig anders, weil ich werde jetzt meine Familie bitten, hier heraufzukommen. And I'm going to share a few things about the history of our family. Und ich werde ein paar Dinge erzählen über die Geschichte unserer Familie. And then some of them are going to talk about their lives. Und ein paar werden auch etwas über deren über ihr Leben erzählen. And then also tonight, I know most of you probably don't attend both of the services. Und für heute Abend, ich weiß zwar, dass die meisten von euch nicht beide Gottesdienste besuchen. But especially for the families who are here this weekend, I would suggest, if you can, to come back tonight. Aber wenn ihr das könnt, dann schlage ich vor, dass ihr am Abend kommt. Und what I share tonight will be the logical conclusion to everything that I've shared over the weekend. Weil heute Abend wird sozusagen die logische Schlussfolgerung dessen, was am ganzen Wochenende mitgeteilt wurde, erfolgen. You'll understand what motivates me and drives me as a pastor, as a missionary, as a father, just as a brother in the Lord. Und ihr werdet einfach erfahren, was mich motiviert als Vater, als Missionar, als Pastor. And I want to introduce you to my son John here. Ich möchte euch kurz meinen Sohn Jonah, also John, and my daughter vorstellen. Rebecca. Meine Tochter Rebecca. And her husband Orel. Dann ihr Ehemann Orel. And their children Simon and Eva. Dann haben wir zwei Kinder, den Simon und die Eva. My daughter Hannah. Dann meine Tochter Hannah. And Bethany. Und meine Tochter Bethany. And like I said, my wife Nora is not here. You could put up the family picture und now. Und wie ich schon gesagt habe, meine Frau Nora ist nicht hier. And my oldest daughter Emily lives in New York City. Und meine älteste Tochter, die Emily, die ist in New York City. But it's great to be with you today. Aber es ist schön, mit euch heute hier zusammen zu sein. And I want to be able to come back. Actually, it would be very wonderful to come at in the future sometime and continue to talk about family. Also es wäre ganz wunderbar, wenn ich in der Zukunft nochmals kommen könnte und weiter über dieses Thema Familie sprechen könnte. From the beginning, family, the idea of family was really at the center of God's heart. Dieser Gedanke der Familie war wirklich im Herzen Gottes von Anfang an. And you know, we can give lots of teachings about different subjects from the Bible. Wir können verschiedenste Dinge lehren von der Bibel her. You know, I'm a missionary. I love to talk about missions. Ich bin Missionar und ich liebe es, über Missionen zu sprechen. I love the idea of evangelism. Und ich liebe auch diesen Gedanken der Evangelisation. But there's nothing, there's no subject, I don't think, in the Bible that touches us more closely than the aspect of our home and Aber our ich, family. Ich glaube, es gibt keinen anderen Aspekt in der Bibel, der uns so sehr berührt wie dieser Aspekt der Familie und unser Zuhause. Because we were born into this world into a family. Weil wir sind hineingeboren in eine Familie in dieser Welt. We have parents. Wir sind Eltern. Children. Kinder. Brothers and sisters. Brüder und Schwestern. Cousins. Cousins. Family. And family is very Familie. Precious to the Lord Himself. Familie ist sehr kostbar für den Herrn. For me, it's a significant thing to think about the Lord's Prayer. Und für mich ist es schon sehr signifikant, über das Gebet des Herrn nachzudenken. And we think, you know, when we think of heaven, we think of God. Wenn wir an den Himmel denken, denken wir an Gott. When we think of him as being king, we think of authority and power. Und wenn wir über ihn nachdenken, dann denken wir über ihn als König und mit Autorität und Macht nach. He instructs us to pray that his will would be done here on earth as it is in heaven. Und er lehrt uns, dass wir seinen Willen hier auf Erden wie auch im Himmel tun sollen. But he doesn't tell us to approach him based on God or king or even Lord first. He doesn't say that. Er lehrt uns nicht, jetzt, dass wir uns ihm als König oder also sprich, dass er als König für uns da ist und wir uns ihm so nähern it's sollen. Through the relationship of Father. Sondern es geht um diese Beziehung des Vaters. Our Father. Unser Vater. Our Father. Unser Vater. That's the idea of family. Das ist dieser Gedanke der Familie. That we have a heavenly Father. Dass wir einen himmlischen Vater haben. And that we're not alone. We're not supposed to approach him alone. Und wir sollen ihm nicht alleine, wir sollen uns ihm nicht alleine nähern. We need him more than anybody in this whole world. Und wir brauchen ihn mehr als alles andere in dieser Welt. But we need him. Aber wir as brauchen his children ihn. Here on earth. Wir als seine Kinder hier auf Erden. He loves the idea of family. It was his idea. He created the family. Er liebt diese Idee der Familie und er hat diese Familie geschaffen. In the Garden of Eden he didn't create a government first. Im Garten Eden hat er nicht zuerst eine Regierung aufgestellt. He didn't create the church first. Nicht zuerst die Gemeinde gegründet. He created family. Er hat Familie gegründet. And somehow I believe the family always needs to be first. Und ich glaube, dass die Familie wirklich immer an erster Stelle kommen sollte. But of course we need to develop our families from God's way, the Lord's perspective. Aber natürlich müssen wir unsere Familien vom Gottes Gesichtspunkt aus entwickeln. He wants us to have true joy. In our families. Und er möchte, dass wir wirkliche Freude in den Familien erleben. He wants us to be satisfied. Er möchte, dass wir zufriedengestellt sind. He wants us as parents to be able to have joy coming from the way our children grow up. Und er möchte auch, dass wir als Eltern Freude erleben, wenn wir sehen, wie die Kinder aufwachsen. And because family is so important to the Lord, the devil attacks the family. Und weil die Familie so wichtig ist für den Herrn, attackiert Satan Familien. That we understand. Und das verstehen wir. Unfortunately, many of us are allowing the devil to do that. Und unglücklicherweise erlauben es viele, dass Satan das tun kann. And many Christian families have allowed the devil to come into their homes. Und viele christliche Familien haben es zugelassen, dass Satan in ihre Häuser gekommen ist. He doesn't appear at the front door. Aber er steht nicht vor der Eingangstür. Like he really is. So wie er wirklich ist. But he enters our home one finger at a time. Aber manches Mal kommt er nur ganz klein wenig. One toe at a time. Eine Zehe, ein Finger. One thought at a time. Ein Gedanke. And pretty soon he's occupying our homes. Und ganz schnell fasst er dann das ganze Zuhause. And he's only come to steal, kill and destroy our families. Und er kommt nur, um zu stehlen, um zu zerstören und zu töten. And really he's doing a very effective job. Und er macht wirklich eine sehr effektive Arbeit. And this is sad. Und das ist traurig. And it breaks God's heart. Und das bricht das Herz Gottes. And that's why I think that the church, we need to rise up and we need to say, you know what, as for me and my house, that's Joshua 24:15. Also und wir müssen, glaube ich, aufstehen als Familie und so wie wir es in Joshua 24:15 as heißt, for me, was mich betrifft, as for my house, was mein Haus betrifft, as for me and my house, was mich und mein Haus betrifft, we will serve the Lord. Wir werden dem Herrn dienen. But when I think about that, when I think about serving the Lord, aber wenn ich über das nachdenke, dem I realize Herrn zu dienen, there's a lot of different ideas on what that really means. Erkenne ich, dass es da viele Gedanken gibt dazu. For me, I like to try to simplify big ideas. Und ich habe das ganz gern, wenn man große Ideen also einfach vereinfacht. And I look at it like this. Und ich blicke folgendermaßen auf die Sache. If I belong to Jesus, wenn ich zu Jesus gehöre, and I call and I say he's my Lord, und wenn ich sage, er ist mein Herr, and I'm his servant, und ich bin sein Diener, serving him is imitating his life. Ihm zu dienen heißt, sein Leben nachzuahmen. It's very simple. Das ist ganz einfach. And so we need to ask ourselves the questions, in what way does my life really look like Jesus's? Und so müssen wir uns einfach diese Frage stellen, in welcher Art und Weise ahme ich Jesus nach in meinem Leben? What was Jesus doing? Was hat Jesus gemacht? He was always out in the community building relationship. Er war immer draußen bei den Leuten und hat Beziehungen geschaffen. He didn't surround himself with the religious who really thought that they had all the answers. Er hat sich nicht mit den religiösen Leuten umgeben, die geglaubt haben, sie haben die Antworten. But he allowed everybody to have access to him. Sondern er ließ das zu, dass jeder zu ihm Zugang hatte. No matter who it was. Wer ganz gleich no matter war, what their problem was, und welche Probleme sie he always gave them space to come and be close to him. Er gab ihnen immer Raum, dass sie zu ihm kommen konnten. And when I think of that, I think I want my home to be like that too. Und wenn ich über das nachdenke, dann ist es so, dass ich mein Zuhause so haben möchte. I want my home to be a place where the world can come in and be influenced. Also ich möchte, dass mein Zuhause wirklich ein offenes Haus ist, wo Leute kommen können und dort Einfluss erleben können, von Jesus beeinflusst zu werden. In Matthew 20:20, the idea that I'm about to share with you, I don't know if you're able to put that up. Also in Matthew 20:28. Da gibt's folgende Idee dort. This scripture for me is a very, very powerful scripture, and I think important for us for the whole day. Das ist eine ganz wunderbare und kraftvolle Schriftstelle für mich und ich glaube auch für alle von uns den ganzen Tag. Because it shows us Jesus's attitude. Weil es von der Einstellung Jesu spricht. It shows us his lifestyle. Es zeigt uns seinen Lebensstil. And if we can somehow look at this scripture and apply it to our life, we can be like Jesus. Und wenn wir auf diese Schriftstelle blicken können und das anwenden können, dann können wir wie Jesus sein. And he said that I've not come to be served. Da heißt es, so wie ich nicht gekommen bin, um mich zu bedienen zu lassen. His life was not about himself. Also es ging nicht um ihn selbst, sein Leben. But I came to serve. Sondern ich bin gekommen, um zu dienen. And to give my life as a ransom for many. Und mein Leben als Lösegeld für viele zu geben. If we call ourselves Christians, so wenn wir uns Christen nennen, our life must be characterized by those three things. Dann muss unser Leben von diesen drei Dingen charakterisiert sein. Serving, dienen, giving, geben, and sacrificing, und opfern, on behalf of the what's most important in God's heart. Und zwar in Bezug auf die Dinge, die Gott am wichtigsten sind. If this church and every church, may every person in the church made up their mind to do those things, it would completely transform this church. Und wenn diese Gemeinde, so wie jede andere Gemeinde auf der Welt, diese Dinge in den Sinn, im Sinne hätten, dann würde das eine komplette Verwandlung machen. And what I want to say is that verse and applying that verse has transformed my family. Und was ich auch sagen möchte, dieser Vers hat mich verwandelt und meine Familie verändert. And many years ago, when Nora and I were, when we first started having children. Also vor vielen Jahren, als Nora und ich eben unsere Kinder bekamen. I mean, you couldn't even recognize me. Sie könnt mich erkennen. I was very different. Sie war damals. Ihr könntet mich nicht erkennen. Ich war damals sehr. My life then was nothing like it is now. So mein Leben, ich führte ein komplett anderes Leben damals als jetzt. When I was only saved for about, even up to the point that I was saved for about 5 years, I didn't even really go to church anywhere. Also auch nachdem ich 5 Jahre schon errettet war, ging ich zu keiner Gemeinde damals. And I didn't allow Nora to go to church. Und ich ließ es auch nicht zu, dass die Nora in eine Gemeinde ging. That's crazy. And then I became a pastor and a missionary, and I'm verrückt. Und dann wurde traveling ich Pastor to different countries now speaking. But und Missionar und reiste in verschiedene Länder. That just shows you how much the Lord can change a person. Aber einfach um euch nur zu zeigen, wie sehr Gott Menschen verändern kann. But the Lord began to touch my heart. Aber der Herr hat mein Herz berührt. And it happened with a few different stories, just a few short ones I'm going to share right und now. Und es gibt ein paar Geschichten dazu. Einige werde ich euch jetzt erzählen. One of them happened at Christmas time. Eine geschah mal zu Weihnachten. Way back in about 1985. 1985 war and, das. And Nora's extended family would go at Christmas time and they'd visit old people in an old folks' home. I don't know. Die Familie von Nora ging zu Weihnachten üblicherweise zu Familien und besuchte sie alte Menschen. And so they invited me and I went. Also sie lud mich auch dazu ein und ich ging mit. And I went there and I sang the songs. Ich ging mit und sang mit ihnen die Lieder. I gave cookies to the old people. Hab die Kekse ausgeteilt den alten Menschen. And then I said goodbye. Und dann habe ich auf Wiedersehen gesagt. The next year the family invited me to do it again. Und das darauffolgende Jahr lud mich diese Familie wieder ein. And I asked the question. I said, did you visit them in between? Did you come to the place in between? Ich habe sie dann gefragt, habt ihr während dieser Zeit jetzt auch sie dazwischen einmal besucht? And they said, no, we don't do that. Und sie haben gesagt, nein, das machen wir nicht. We should do that. Sollten wir das tun? But we didn't do that. Ja, wir sollten das tun, aber wir haben es nicht gemacht. So again, I sang the songs. Also habe ich wieder die Lieder mitgesungen. Gave the cookies. Habe Kekse ausgeteilt. And I said, I'm never coming back here at Christmas time again. Und dann habe ich gesagt, ich werde niemals nochmals mit euch hierher kommen zu Weihnachten. But instead, I'm going to make a commitment. Aber stattdessen habe ich mich hingegeben to develop a relationship with one person. Und zwar mit einer Person eine Beziehung aufzubauen. His name is Walter Wagner. Und sein Name war Walter Wagner. He was 85 years old. Er war 85 Jahre alt. And he lived in a wheelchair. Und er war schon im Rollstuhl. And every day. Und jeden Tag. He'd wake up. He'd get into his chair. Wachte auf. And he'd go to the window. Setzte sich in den Rollstuhl und fuhr dann zum Fenster. Over. To the window, fuhr zum Fenster rüber, and he looked out the window, und schaute beim Fenster hinaus, and he'd say, "Oh, I wasted my life." Und sagt dann oder sagt immer wieder, said, ich habe mein Leben verschwendet. When he looked out that window, it was like he was looking back on his whole life. Und dieses Hinausblicken beim Fenster war für ihn wie ein Zurückblicken auf sein ganzes Leben. That scared me. Und das hat mir wirklich Angst gegeben. And I made up my mind. Und ich habe mir dann vorgenommen, I will Gedanken, not have a life like that. Ich werde kein solches Leben führen. I'm going to make full use of my life. Ich werde mein Leben wirklich voll nutzen. And I let my friendship with Walter Wagner change me. Und diese Freundschaft mit Walter Wagner hat and mich verändert. And it propelled me into a lifestyle of Christianity that was more like the way Jesus lived. Und es hat mich hineingetrieben in einen Lebensstil, der dem von Jesus ähnlicher war. I didn't want to go at Christmas time. Ich möchte nicht nur zu Weihnachten gehen. That was hypocrisy. Ich habe mir gedacht, das ist Heuchelei. I wanted to visit him every week. Ich habe mir gedacht, ich will ihn jede Woche besuchen. And I did visit him a lot until he died. Und ich habe ihn dann wirklich oft besucht, bis zu seinem Tode. But that man helped, the Lord used that man to change my life. Aber der Herr hat diesen Menschen verwendet, um mein Leben zu verwandeln. Eventually I started going to a church. Und schließlich bin ich dann in eine Gemeinde gegangen. I think that's good. Ich denke schon, dass das gut I ist. Said yesterday that the lowest level of commitment in Christianity, the lowest level. Ich habe gestern gesagt, die unterste Schwelle der Hingabe im Christentum is that you're committed to a church. Ist, dass man sich einer Gemeinde hingibt. We should be there every Sunday. Wir sollten jeden Sonntag dort we sein. We should be involved in activities and ministries in the church. Und wir sollten uns in Aktivitäten hineinlassen. Very und, important. Und in Dienste in der Gemeinde. All my kids. Das ist sehr wichtig. Are, live that kind of a life. Alle meine Kinder leben so. And so do I. Und ich auch. Not because I'm a pastor, not because I'm a missionary, but because I'm a brother in the Lord. Nicht weil ich Pastor bin oder Missionar, sondern weil ich ein Bruder im Herrn trips bin. Und ich organisiere Missionen to Mexico and then to New York City. Missionarsreisen zu nach Mexiko und and New York then City. When I was in New York City, und als ich in New York City war, I saw how the people in New York City, a lot of people were living on the streets. Das sah ich, wie viele Menschen dort auf der Straße lebten. And when I was in Mexico, I saw Christians ministering in a way that I did not. Und in Mexiko sah ich, wie Christen anderen dienten, so wie ich es nicht tat. And it convicted me. Und das hat mich überführt im Herzen. I thought to myself, you know, how can I do this? I'm going to another country, but I'm not doing these things in my own city. Und ich habe mir gedacht, wie ist das möglich? Ich fahre in andere Länder, aber ich mache diese Dinge and nicht zu Hause bei mir. And I went back to my city. Dann bin ich zurück in meine Stadt. And I began to change. Und habe begonnen, mich zu verändern. I gathered some men together. I got some men together, 20 wir haben men, Zement, and we prayed. Genommen und haben dann, also 20 Männer haben wir uns zusammengeschlossen. And I said, we need the Lord to show us what to do in our city. Und wir haben dann gebetet und haben dem Herrn gebeten, uns zu zeigen, was wir in unserer Stadt tun sollten. We prayed. Wir haben gefastet und gebetet. And we gathered together again to talk about what the Lord showed us. Und haben uns dann wieder versammelt und ausgetauscht, was uns der Herr gezeigt hat. Okay, what did he show you? What did he show you? Und dann haben wir ihm gefragt, was hat er dir gezeigt? Was hat er dir gezeigt? 19 guys said nothing. 19 Männer sagten nichts. How about you, Brad? Wie ist es bei dir, and I Brett? Said, well, I don't know. I don't think the Lord showed me anything, really. Ich habe dann gesagt, nun, ich weiß nicht, ob mir der Herr wirklich was gezeigt hat. I was reading in the Bible this week. Aber diese Woche habe ich in der Bibel and gelesen. I said, you know, Jesus, look at the way that Jesus lived his life. Und dann habe ich gesagt, schau dir mal, wie Jesus sein Leben gelebt and he went hat. Out into the streets. Er ist hinausgegangen and auf die spent Straßen. Time with the prostitutes, talking with them. Und hat mit den Prostituierten gesprochen. And he preached the gospel to the poor. Und hat den Armen das Evangelium and he gebracht. Fed the hungry. Und er hat die Hungrigen and he gefüttert. Healed the sick. Und er hat die Kranken geheilt. He was involved with people. Er hat sich eingelassen auf Menschen. I said, we're not doing any of that stuff. Wir machen überhaupt nichts von dem. And I said, we don't need the Lord to show us something. Wir brauchen nicht, dass uns der Herr etwas Besonderes zeigt. He's commanded us to do these things. Er hat uns diese Dinge schon befohlen zu tun. So the next week we made a plan. Die darauffolgende Woche schmiedeten wir einen Plan. How many of those 20 men do you think showed up? Was glaubst du denn, wie viele von den 20 da noch da waren? One. Einer. Me. Ich. And one or two other guys maybe. Und vielleicht ein oder zwei andere noch. And we made some soup. Wir haben Suppe gekocht. Got some literature. Haben uns Literatur besorgt. And we went out looking for people in the streets. Und sind raus auf die Straßen und haben nach Menschen Ausschau gehalten. Luke 14 says that we should do that. We should go out into the highways and the alleys. In Lukas 14 heißt das so, dass wir hinausgehen sollen auf die it Straßen. It says that we should even look in the bushes for people. Das heißt, wir sollen sogar im Gebüsch dort schauen, wo die Leute sind. The highway scared me. I didn't want to look for people on the highway. So aber, also die Autobahnen, da hatte ich ein wenig Angst davor. In the alleys and that. And the bushes. I was looking up aber under the bushes for people. Are you up there? Are you hungry? Wir gingen da hinaus und haben sogar geschaut bei den Bäumen. Ist da jemand oben? And hast du Hunger nach Jesus? We talked to 12 people. Und wir haben mit 12 Menschen gesprochen. And they said, well, when are you coming back? Und die haben dann gefragt, wann kommst du denn wieder? How about next week? Ja, wie wär's mit nächster Woche? We came back. Also sind wir nächste Woche zurückgekommen. And the next week it was 25 people. Dann waren es 25 Leute. They said, when are you coming back? Die haben wieder gefragt, wann kommt ihr denn wieder? How about next week? Nun, wie wär's mit der darauffolgenden Woche? We came back. There was 50 people there. Da sind wir wiedergekommen und es waren 50 and Menschen the next dort. Week it was 100 people. Und dann waren schon 100 die darauf and the next week Woche. It was 200 people. Und dann waren es 200. And the beginning of my destiny, the beginning of our family destiny began right there. Und genau dort hat das Schicksal meiner Familie begonnen. We started a ministry called Outstretched Hands. Wir haben diesen Dienst begonnen, ausgebreitete Arme. And our lives were changed. Und unsere Leben hatten sich verändert. Sie wurden verwandelt. Because we began to live the life that Jesus lived. Weil wir begannen, ein Leben zu leben, so wie es Jesus lebte. And I'm so thankful that the Lord did that in ich our family. Bin so dankbar, dass der Herr dies tat in unserer Familie. I have Rebecca here. Ich habe die Rebecca hier. And Rebecca, it's easier for Rebecca to remember those days because that would have been 1991. Das war 1991, diese Zeit. How old were you then? Three years old. What do you remember about those also days? Also, sie war damals 3 Jahre alt. And then you should get ready with video number 21 to show so that Emily can share. Die Frage ist, woran erinnerst du dich an dieser Zeit? Well, I remember every Saturday night. Also ich erinnere mich daran, dass wir jeden Samstagabend our family, that was what we did every Saturday night. Und zwar das machten wir jeden Samstagabend als Familie. We went and we fed the homeless. Wir sind da rausgegangen und haben den Bedürftigen etwas zu essen gebracht. I remember being really excited about doing that. Und ich kann mich daran erinnern, ich war da wirklich ganz aufgeregt. So my older sister and I would be in the food line helping as much as we could. We were also pretty young. Wir haben da bei der Essensausgabe geholfen, meine ältere Schwester und ich. Wir waren ja damals sehr klein noch. My dad would be walking around talking to people. Und mein Papa ist da rumgegangen und hat mit den Menschen gesprochen. We would also help sort clothes to give to the homeless. Und wir haben auch Kleider gesammelt und haben das dann weitergegeben an die Obdachlosen. And I also remember there were a lot of situations where people didn't have a good place to stay. Und ich erinnere mich auch an viele Situationen, da gab es Menschen, die hatten keinen wirklichen guten Platz, um zu bleiben. So a lot of times they would come and live with us. Also kamen sie dann einfach mit uns und lebten bei uns. For different periods of time. Ganz verschiedene Zeiträume waren das. Which at the time seemed very normal to me. Das inzwischen schaut das sehr normal aus für mich. And now that I'm older, I look back and I admire that my parents did that. Und jetzt, wo ich zurückblicke und älter bin, da schaue ich und denke mir, ich bewundere meine Eltern, dass sie das taten. It's not a natural thing to do just to invite anyone into your home. Es ist einfach nicht etwas, was man auf natürliche Art und Weise so tut, irgendjemand wildfremden einzuladen nach Hause. But I know that the Lord put that on their hearts and aber ich weiß, dass der Herr ihnen das aufs Herz gelegt hatte. They were obedient und to sie, him. Sie waren gehorsam gegenüber dem Herrn. So from the beginning I saw an example in both of my parents of the Lord's heart to reach out to those in need. Also von Anfang an habe ich bei beiden meiner Eltern das Herz von Gott gesehen. Einfach Menschen zu dienen, die in Not sind. Emily, Nora's and my oldest daughter, recorded this video. It's about 2 minutes long and it's not translated into German. So you're going to need to try to... Es gibt jetzt ein Video, 2 Minuten lang, das hat die Emily mit uns aufgenommen, die älteste Tochter von uns. But she says some very important things here about those early days as a family. Aber sie sagt ein paar ganz wichtige Dinge in Bezug auf diese frühen Anfangszeiten als Familie. And what it taught us as a family. Und was es uns auch gelehrt hat als Familie. Several people stay with us because we were my dad headed up years we had several people stay with us because we were my dad headed up like a homeless feeding program in Milwaukee for our church and in Milwaukee. Through that, we were able to meet a lot of people, and some of them even came over and dann shared our house viele with Leuten us for getroffen. A while. Und die haben mit uns den Platz geteilt zu Hause. That was definitely an interesting experience. War eine ganz interessante Erfahrung. And I just remember sometimes these, because they were mostly guys. We had some women. They were meistens mostly guys. Männer, they had some crazy stories. Es waren ganz verrückte Geschichten. And, I mean, they're always respectful for the most part. You know, like they knew that we were kids. You know, so they meiste Zeit waren like sehr respektvoll uns gegenüber. You know, that waren we ja shouldn't Kinder. Really hear. You know, but at the same time, we were exposed to other points of view. You know, like life from the view of a homeless person. Also wir haben auch andere Gesichtspunkte dadurch kennengelernt, wie ein Obdachloser das Leben sieht. That definitely just expanded our view on life, and I think so, it also so kind sich of sich unsere Sicht des just, Lebens erweitert durch unseren Papa. I don't know. It opened up our hearts. I think definitely. Es hat unsere Herzen auch geöffnet. I think a lot of times, especially like kids in the States and even Australia, so it's not just an American thing, maybe just Western civilization, can tend to be so self-focused. Also vor allem für Kinder in Amerika, die da aufwachsen, da ist man so auf sich selbst bezogen. You know, like whatever, I, weil es geht um mich. Like it's all about me, you ich, know, like meine Sachen. Getting stuff and, dass you know, man Dinge like, bekommt. I have to do this and I have to ich muss that das tun oder jenes. None oder of that dieses sort of Handy oder das. Bad. In and of itself. Nicht, dass das in but sich schlecht time, ist. Like, it's just created such a self-centered culture. Aber es ist einfach eine Kultur, die auf sich selbst ausgerichtet ist. And I think that the way that my parents did incorporate all these people into our life, it just completely, aber it never let us think that. Aber dadurch, basically, dass meine Eltern all diese Menschen in unser Leben hineinnahmen, dachten wir niemals like, so. Es ging nicht nur um uns. So loved, you know, like, but it was never, we always knew that it wasn't just about us. Wir wussten immer, dass es nicht nur um uns ging. I hope you could understand either the English or the German from that, but basically Emily said this. Also ich hoffe, dass ihr alle das verstanden habt, in Deutsch oder Englisch. Aber die Emily hat grundsätzlich Folgendes gesagt. Serving in the community. In einen Dienst aufzunehmen. Taught my kids to take their eyes off of themselves. Lehrte meine Kinder, von sich selbst wegzublicken. Serving in the church. in der Gemeinde zu dienen, teaches us to take our eyes off of ourselves. Lehrt uns, von uns selbst wegzublicken. Put the interests of others before our own interests. Und die Interessen anderer vor unsere eigenen zu stellen. This is Matthew 20:28. Das ist Matthäus 20:28. An attitude of serving. Eine Einstellung des Dienens. An understanding that I exist, I'm here to serve. Und zu verstehen, dass man hier ist, um zu dienen. I'm here to give. Ich bin hier, um zu geben. And I'm here to give until it hurts. Und ich bin hier, um zu geben, bis es schmerzt. That's sacrifice. Das heißt Opfern. To give and to give and give. And when you don't think you can give anymore, you give again. Und zu geben und zu geben, bis man denkt, man gibt nichts mehr, aber noch mehr zu geben. And when this attitude is in a family, und wenn man diese Einstellung in der Familie hat, it's a lot more difficult for the devil to get in there. Dann ist es viel schwieriger für Satan, in diese Familie hineinzukommen. Hannah was about 2 years old when we started the in the early years of this program that we were doing in Milwaukee. Also die Hannah war 2 Jahre damals, wie wir dieses Programm begannen in Milwaukee. Hannah had very curly hair when she was young. Gekräuseltes Haar. And so all my family would come and serve there. Also meine ganze Familie ist da gekommen, hat gedient. And we would to serve that many people, we'd need 30, 40 and 50 people on our team. Um so viele Menschen damals zu dienen, brauchten wir so 30, 40, so manches Mal auch 50 what's Menschen. What's a 2-year-old going to do? Aber was machte schon eine Zweijährige? But she needed to be there. Aber sie musste dabei sein. She needed to watch her father and her mother and her brother and her sisters serving. Sie musste auf ihren Papa, ihre Mama blicken und einfach zuschauen, wie die Schwestern und Brüder dienten. Before Bethany and John were born. Also das war noch bevor die Bethany und der John auf so die Welt I would take kamen. Hannah and I put her in my backpack. Also habe ich die Hannah geschnappt, habe sie okay. auf mich auf so meinen Rücken Hannah. Gebunden. Da hinten she was war sie. Always happy and smiling. Sie hat immer gelächelt. And so if I came over here to talk to this person, here's Hannah. Also wenn ich da mit jemand gesprochen habe, ist da hinter there's mir Hannah. Die Hannah gesessen. And everybody loved Hannah. Und jeder hat diese Hannah geliebt. And she got the scripture says to train up a child in the way they should go. Also, and when they're old, they won't depart from it. In der Schrift heißt es ja, dass man ein Kind so großziehen soll, so, wie Gott es möchte, dann wird sie auch im Alter auch nicht davon abweichen. She was learning to smile at people. Also was hat die Hannah davon profitiert? Learning sie hat interact with gelernt, people. Dass sie aber you know, den Menschen anlächeln soll. If I bent down to get somebody some clothes to give to them, there's Hannah's head. She's also, watching the whole wenn ich mich time. Niederbückte, um jemanden Kleidung auszuteilen, dann hat die Hannah sich da mitgebückt. It was very funny. Das war sehr lustig. But the people loved it. Aber die Menschen, die mochten das. And they respected us for it that we involved our families, und sie haben our uns family in the community. Diesbezüglich respektiert, dass wir unsere Familie da so eingebunden hatten. And I said that this is the second last part of the family seminar, second last part. Today, und right das, now, das, this und das the ist second. Also der vorletzte Teil dieses Tonight Seminars. Is the final. Heute am Abend wird dann der letzte Teil dieses But Seminars I'm, sein. I'm so convinced about what I'm talking about. Aber ich bin so überzeugt von dem, was ich hier sage. That I would say. Dass ich sagen würde, that involving your family in a family-focused ministry is the key to making Christianity real in your home. Dass ich glaube, dass es wirklich der Schlüssel ist, das Christentum in unser Zuhause zu bringen, wenn wir die Familie involvieren if you have young kids, in den Dienst. Also wenn du kleine Kinder hast, you will find a way to do this. Dann wirst du Möglichkeiten finden, um das zu tun. It must happen. Und es muss geschehen. As for you and your house, you need to learn to serve the Lord in the home. Weil du und dein Haus, ihr müsst es lernen, now, dem Herrn zu Hause zu dienen. Hannah, she's not here anymore. Nun, die Hannah, sie ist jetzt nicht mehr da oben. But she's right here, and she wanted to share with you a little bit about Guler. I talked to you about Guler the last time, but Hannah really is the one who has been more involved in her life. Ja, ja, die Hannah wird euch jetzt ein paar Dinge noch erzählen. Okay. Hello. So I'm going to tell you a little bit about a girl that we work with. Ja, also ich möchte euch etwas erzählen über ein Mädchen, mit dem wir zusammenarbeiten. Her name is Guler. Ihr Name ist Guler. She's 14 years old. Sie ist 14 Jahre alt. She looks like a boy. Schaut wie ein Junge aus. She's like that short. Ungefähr so klein ist sie. And she has she's a problem with her leg. Sie hat Probleme mit den Beinen. So one leg is shorter than the other one. So ein Bein ist kürzer als das and andere. She walks she doesn't walk, right? She kind of walks like yeah. So sie hinkt ein wenig. She limps. Yeah. I didn't get have the word. But she's from a neighborhood that we've been working in. Also sie ist aus der Nachbarschaft, wo wir eben arbeiten. It's the poorest part of the city we work in. Und das ist das ärmste Viertel dort in der Stadt, wo wir arbeiten. And her parents don't really have that much to do with her. Und ihre Eltern wollen nicht so sehr viel mit ihr zu tun haben. She sometimes lives with her dad. Sometimes she lives with her dad, sometimes with her mom. Also manches Mal lebt sie bei ihrem Papa, dann wieder bei ihrer Mama. Just depends on where she wants to go. Also einfach, ja, wohin sie halt gerade gehen möchte. And she begs also. Und sie bettelt. Yeah, she's very dirty and stinky sometimes. Und very sie, stinky. Ja, sie ist auch sehr schmutzig und stinkt auch oft. But about 5 years ago. Aber circa vor 5 Jahren. She started coming to the children's program that we had. Begann sie zu diesem Kinderprogramm zu kommen, das wir damals aufführten. And she was very, she didn't want to touch us or anything. Und sie wollte aber nicht teilnehmen so wirklich. And she didn't usually stay that long either. Und ist auch nicht sehr lange geblieben. But eventually she started opening up a little more. Aber mit der Zeit öffnete sich immer mehr und mehr. And about, I don't know, I think in the summer she started coming to our house a lot. Und ich glaube im Sommer war es dann, da kam sie dann sehr oft zu uns nach Hause. And we started realizing that maybe God wanted us to start to influence her more. Und wir begannen uns dann einfach darüber im Klaren zu werden, dass Gott vielleicht möchte, dass wir mehr Einfluss auf sie nehmen sollten. And so I think in September I made a goal for myself. Und im September setzte ich mir dann folgendes Ziel. And I was like, okay, I just want to invest in one person. Ich sagte, ich will in eine Person investieren. In one child. In ein Kind. And try to do all that I can to bring her closer to God. Und möchte einfach versuchen, alles nur Mögliche zu tun, um sie in ihrer Beziehung zu Gott näher zu bringen. And so since then, she's come around a lot. And she always hangs out with us. Von diesem Zeitpunkt an kam sie immer wieder und immer öfter und blieb immer mit uns zusammen. And yeah, we give her showers so that she doesn't make everyone mad wherever sie goes. Sie kann dann bei uns duschen und dann ja, stinken die anderen Räume nicht so. Yeah, and we just I don't know, just hang out with her. Einfach mit ihr Zeit verbringen. And show her that we love her. Und ihr zeigen, dass man sie liebt. And it's not easy all the time. Ist nicht immer einfach. Because sometimes she just has such a bad temper. Also weil sie manches Mal auch schlechte Laune hat. And she likes to steal. Und sie stiehlt auch gern. Overall, I think God is really he's starting to change her. Aber im Gesamten gesehen, ich glaube, dass Gott beginnt, sie zu verändern. And he's able to love her through us. Und er ist in der Lage, sie durch uns zu lieben. And he's also changing me and us, I believe. Und er verwandelt auch mich dadurch und auch die anderen. And showing us how dirty we actually are. Und er zeigt uns, wie schmutzig eigentlich wir sind. And how we don't deserve his love, his attention, his grace. Und dass wir seine Gnade, seine Aufmerksamkeit und seine Liebe eigentlich nicht verdienen. But how he continues to give it. Aber wenn wir immer weiter diese Liebe geben. Always mess up. Ja, also dass wir das immer wieder vertun. And he's always there for us whenever we want to go back to him. Aber dass er immer da ist einfach für uns, wenn wir zu ihm kommen wollen. And that's what we need to be for these people. Und das so sollten wir sein für diese Menschen. Yeah. Believe it or not, I've been up here for what Hannah just shared is the heart of everything that I did say or that I'd want to say. Also eigentlich das, was uns die Hannah jetzt erzählt hat, ist genau das, was ich euch sagen wollte und trifft den Punkt. The verse, Matthew 20:28. Dieser Vers, Matthäus 20:28. Serving, giving, sacrificing. Dienen, geben, opfern. That was Jesus. Das war Jesus. For us. Für uns. In every way. In jeder Weise. And it must be true in our lives. Und das muss wahr sein in unserem Leben. And we can always grow in those areas, all of us. Und in diesen Gebieten können wir immer noch wachsen. But we're going to show you our ministry video now. Wir werden euch jetzt ein Video zeigen von unserem Dienst dort. And then after that we're going to sing a song together. Und danach werden wir als Familie ein Lied singen. And I invite you again to come back tonight. Und ich lade euch nochmals ein, heute Abend wiederzukommen. I want to share some stories with you tonight. Ich möchte euch noch ein paar Geschichten erzählen. Hopefully will inspire you and help you to understand what motivates me. Und ich hoffe, dass sie euch inspirieren werden und euch zeigen werden, was mich motiviert. We're so glad to be here with all of you, and you can go ahead and this is our ministry video, but this is just an idea of what our life is like in Romania. Also wir sind so froh, dass wir hier sein können. Das Video zeigt jetzt eigentlich, was wir in Rumänien machen, und das kommt von diesem Vers. Hello, my name is Brad Hayes. I'm the director of Outstretched Hands in Romania. And our vision is to raise up an army of children and poor to bring the gospel to the unreached parts of Romania. Since I moved here to Romania about 8 years ago with my family, I would imagine what it would look like when the army started to be raised. What it would sound like? And now I can see what it looks like, and now I know what it sounds like, and it would look and sound something like this. Was a great year for the Outstretched Hands team. We grew in numbers, we grew in dedication, in responsibility, in heart, in passion, and influence. It was an awesome year. And now I want to introduce you to some of our team members, and I want you to visit some of the locations where we work so that you can catch some of their heart for what we're doing here. Kneel me down again, here at your feet. Show me how much you love humility. Oh, Spirit, be the star that leads me to the humble heart of love I see in you. God wants to bring through us a new hope for this kid, and I believe that God will bring revival through us in the kid's life here in Rosetta. So that's why we're here, to invest in kids' life and to be with them and to tell them about Jesus. You are the God of the broken, the friend of the weak. You wash the feet of the weary, embrace the ones in need. 2009 was a year where dreams were really fulfilled. Where, you know, the wildest dreams. I think 3 years ago we just put a drawing together and we thought, well, this would be nice to have a building, you know, to just minister out of and bring people in just to be healed, you know, just spiritually. And it was a dream. And all of a sudden we get this gift, be able to buy this land, as you can see over here. And you know, I couldn't believe it in the beginning. You know, how can this be? How can this be fulfilled so quickly? And I just realized that God is just so great and so awesome that we think about this place. We think of hope, not just in achieving something, but hoping that people realize God is here. God is waiting for them to open their hearts. You are the God of the broken, the friend of the weak. You wash the feet. Outstretched Hands is an organization. It's a Christian ministry. But what I've observed over the last couple of years is that it's become an environment, a whole environment, a missions environment, where the Lord is using us as a team to reach out and touch people with the love and the power of God. My name is Ali. Ever since I've been coming here, my life has changed. Before, I was swearing a lot and using a lot of bad words. And I was doing a lot of bad things, but my life has changed. Ever since I came here, it changed completely. Jesus Christ came into my heart, and now I see how good He is. And I am sorry for the bad things I've done. Vali și scopul nostru care îl facem aici pentru copii. Hi, my name is Vali and the purpose that we're doing this with the kids. Este ca în primul rând să-l prezentăm pe Iisus Hristos. Is first of all that we can introduce to them Jesus Christ. Ca el să cunoască că Iisus Hristos a venit și a murit pentru ei. So that they know that Jesus came and died for them. Și ne-am gândit că un mod de atracție ar fi să ne implicăm și cu fotbalul. And we thought that a good way to share that with them is to involve them in playing football. Și vedem că dă rezultate. And we see that it brings fruit. Pe lângă faptul că jucăm fotbal, besides the fact that we play football, copiii au început să se schimbe. The children began to change. Thought. Remember what I said. Ein letzter Gedanke noch. What motivated me and what started all this was an old man, 85 years old. Also was mich motiviert hat, all das zu tun, das war ein alter Mann mit looking out the window of his life. Looking out the window of his life. Der hinausgeblickt hat beim Fenster seines Lebens. He was about to die. Und war kurz vorm Tod. And he said he wasted his life. Und hat gesagt, ich habe mein Leben verschwendet. And I made up my mind, I'm not going to be like that. I'm not going to be that guy. Und ich habe mir gedacht, so werde ich nicht leben. What motivated me was what I wasn't doing. Was mich motiviert hat, war, was ich nicht tat. And I changed. Und ich habe es geändert. And look how much can happen when we say yes to the Lord. Und schaut, was passieren kann, wenn wir Ja sagen zum Herrn.